Kundgabe 5498. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.10.1952. Tragen der Kreuzeslast in Ergebung. Ein jeder muss sein Kreuz tragen um seines Seelenheiles willen. Was euch auch an Not und Elend, an Krankheit und Trübsal auferlegt ist, traget es in Ergebung in meinen Willen. Und es wird euch wahrlich zum Heil gereichen. In Zeiten großer Not aber stehe ich als Kreuzträger euch zur Seite. Und ihr könnet es getrost mir aufbürden, dass ich es für euch trage. Meine Liebe schlägt euch keine Bitte ab und entlastet euch, so wie ihr im tiefen Glauben mich um Beistand anrufet. Also wird auch das Kreuz niemals schwerer sein für euch, als ihr zu tragen vermögt. Es ist wohl bemessen für eure Kraft, doch der letzte Ausgleich für eure Schuld, um deren Willen ihr auf Erden wandelt und die ihr möglichst abgetragen haben sollet, bevor ihr von der Erde scheidet. Krankheit und Leid ist der Seele Sühneleistung, die sie selbst auf sich genommen hat, die sie zu tragen bereit war, als ihr vor der Verkörperung der Erdengang unterbreitet wurde. Sie hat ihm bewusst zugestimmt, wenngleich ihr auf der Erde jede Rückerinnerung fehlt, der Willensfreiheit wegen. Doch sie war bereit, das Kreuz auf sich zu nehmen, um zu entsühnen, was in ihren Kräften steht. Darum murret und klaget nicht, so euch euer Kreuz drückt, aber rufet mich an um Hilfe, und ihr werdet seine Last nicht mehr so drückend empfinden. Ihr werdet freudig euch wieder aufrichten, so euch das Kreuz zu Boden zu drücken schien. Mit neuer Kraft traget ihr es weiter, solange ihr noch auf Erden wandelt. Doch ihr fühlet, dass ich neben euch einherschreite und euch stütze und tragen helfe, so ihr schwach werdet. Was ihr aber erreichet durch das Tragen der Kreuzeslast, das ist euch noch nicht fassbar. Denn mit körperlichen Augen ersehet ihr keinen nennenswerten Erfolg. Doch eure Seele jubelt und frohlocket, weil sich Hülle um Hülle von ihr löset und immer helleres Licht auf sie einströmen kann. Weil die Last, die ihr traget, noch die letzten Schlacken nimmt, welche die Seele belasten. Und weil ihr nun der Seele eine gewisse Freiheit gebet und sie stets leichter und leichter dem letzten Ziel entgegenschwebt. Weil sie also unbeschwert ist, denn der Körper nahm ihr die Last ab und trug sie für die Seele. Ich will zwar nicht, dass ihr Menschen leidet auf Erden, doch um der Seele unsägliches Leid zu ersparen im jenseitigen Reich, ist euch auch eine Zeitspanne auf Erden bemessen worden, da euer Körper für die Seele leiden kann, weil ihr zuvor selbst euren Willen bekundet habet, der Seele noch auf Erden zu helfen und sie zu bewahren vor einem qualvollen Zustand nach dem Leibestod. Doch immer könnet ihr selbst dieses Leid verringern, durch gläubigen Anruf dessen, der euch immer das Kreuz tragen helfen wird, so es euch zu schwer wird, weil er euch liebt wie ein Vater, der seinen Kindern zu Hilfe eilt, so sie ihn rufen. Amen.